Hier ist der Saarländische Rundfunk. Die gute Nachtgeschichte. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll. Jeden Morgen, wenn er das Funkhaus betreten hatte, unterzog sich Murke einer existenziellen Turnübung. Er sprang in den Paternosteraufzug, stieg aber nicht im zweiten Stockwerk, wo sein Büro lag, aus, sondern ließ sich höher tragen. Am dritten, am vierten, am fünften Stockwerk vorbei. Und jedes Mal befiel ihn Angst, wenn die Plattform der Aufzugskabine sich über den Flur des fünften Stockwerks hinweg erhob, die Kabine sich knirschend in den Leerraum schob, wo geölte Ketten mit fettbeschmierte Stangen, ächzendes Eisenwerk, die Kabine aus der Aufwärts- in die Abwärtsbewegung schoben. Und Murke starrte voller Angst auf diese einzige unverputzte Stelle des Funkhauses. Atmete auf, wenn die Kabine sich zurechtgerückt, die Schleuse passiert und wieder eingereiht hatte und langsam nach unten sank, am fünften, am vierten, am dritten Stockwerk vorbei. Murke wusste, dass seine Angst unbegründet war. Selbstverständlich würde nie etwas passieren. Es konnte gar nichts passieren. Und wenn etwas passierte, würde er im schlimmsten Falle gerade oben sein, wenn der Aufzug zum Stillstand kam, und würde eine Stunde, höchstens zwei, dort oben eingesperrt sein. Er hatte immer ein Buch in der Tasche, immer Zigaretten mit. Doch seit das Funkhaus stand, seit 3 Jahren, hatte der Aufzug noch nicht einmal versagt. Es kamen Tage, an denen er nachgesehen wurde, Tage, an denen Murke auf diese 4,5 Sekunden Angst verzichten musste. Und er war an diesen Tagen gereizt und unzufrieden wie Leute, die kein Frühstück gehabt haben. Er brauchte diese Angst, wie andere ihren Kaffee, ihren Haferbrei oder ihren Fruchtsaft brauchen. Wenn er dann im zweiten Stock, wo die Abteilung Kulturwort untergebracht war, vom Aufzug absprang, war er heiter und gelassen. Wie eben jemand heiter und gelassen ist, der seine Arbeit liebt und versteht. Er schloss die Tür zu seinem Büro auf, ging langsam zu seinem Sessel, setzte sich und steckte eine Zigarette an. Er war immer der Erste im Dienst. Er war jung, intelligent und liebenswürdig. Und selbst seine Arroganz, die manchmal kurz aufblitzte, selbst diese verzieh man ihm, weil man wusste, dass er Psychologie studiert und mit Auszeichnung promoviert hatte. Hatte Murke seit 2 Tagen aus einem besonderen Grund auf sein Angstfrühstück verzichten müssen. Er hatte schon um 8 ins Funkhaus kommen, gleich in ein Studio rennen und mit der Arbeit beginnen müssen, weil er vom Intendanten den Auftrag erhalten hatte, die beiden Vorträge über das Wesen der Kunst, die der große Burma Lotke auf Band gesprochen hatte, den Anweisungen Burma Lotkes gemäß zu schneiden. Burma Lotke, der in der religiösen Begeisterung des Jahres 1945 konvertiert hatte, hatte plötzlich über Nacht, so sagte er, religiöse Bedenken bekommen, hatte sich plötzlich angeklagt gefühlt, an der religiösen Überlagerung des Rundfunks mitschuldig zu sein und war zum Entschluss gekommen, Gott, den er in seinen beiden halbstündigen Vorträgen über das Wesen der Kunst oft zitiert hatte, zu streichen und durch eine Formulierung zu ersetzen, die mehr der Mentalität entsprach, zu der er sich vor 1945 bekannt hatte. Burma Lotke hatte dem Intendanten vorgeschlagen, das Wort Gott durch die Formulierung »jenes höhere Wesen, das wir verehren« zu ersetzen. Hatte sich aber geweigert, die Vorträge neu zu sprechen, sondern darum gebeten, Gott aus den Vorträgen herauszuschneiden und »jenes höhere Wesen, das wir verehren« hineinzukleben. Burmalotke war mit dem Intendanten befreundet. Aber nicht diese Freundschaft war die Ursache für das Intendantenentgegenkommen. Burmalotke widersprach man einfach nicht. Er hatte zahlreiche Bücher essayistisch, philosophisch, religiös, kulturgeschichtlichen Inhalts geschrieben. Er saß in der Redaktion von 3 Zeitschriften und 2 Zeitungen. Er war Cheflektor des größten Verlages. Er hatte sich bereit erklärt, am Mittwoch für eine Viertelstunde ins Funkhaus zu kommen und jenes höhere Wesen, das wir verehren, so oft auf Bann zu sprechen, wie Gott in seinen Vorträgen vorkam. Das Übrige überließ er der technischen Intelligenz der Funkleute. Es war für den Intendanten schwierig gewesen, jemanden zu finden, dem er diese Arbeit zumuten konnte. Es fiel ihm zwar Murke ein, aber die Plötzlichkeit, mit der ihm Murke einfiel, machte ihn misstrauisch. Er war ein vitaler und gesunder Mann. Und so überlegte er 5 Minuten, dachte an Schwendling, an Humkoke, an Fräulein Broldin, kam aber doch wieder auf Murke. Der Intendant mochte Murke nicht. Er hatte ihn zwar sofort engagiert, als man es ihm vorschlug. Er hatte ihn engagiert, so wie ein Zoodirektor, dessen Liebe eigentlich den Kaninchen und Rehen gehört, natürlich auch Raubtiere anschafft, weil in einen Zoo eben Raubtiere gehören. Aber die Liebe des Intendanten gehörte eben doch den Kaninchen und Rehen. Und Murke war für ihn eine intellektuelle Bestie. Schließlich siegte seine Vitalität und er beauftragte Murke, Burmalotkes Vorträge zu schneiden. Die beiden Vorträge waren am Donnerstag und Freitag im Programm und Burmalotkes Gewissensbedenken waren in der Nacht von Sonntag auf Montag gekommen und man hätte ebenso gut Selbstmord begehen können, wie Burmalotke zu widersprechen. Und der Intendant war viel zu vital, um an Selbstmord zu denken. So hatte Murke am Montagnachmittag und am Dienstagmorgen 3-mal die beiden halbstündigen Vorträge über das Wesen der Kunst abgehört, hatte Gott herausgeschnitten und in den kleinen Pausen, die er einlegte, während er stumm mit dem Techniker eine Zigarette rauchte, über die Vitalität des Intendanten und über das niedrige Wesen, das Burmalotke verehrte, nachgedacht. Er hatte nie eine Zeile von Burmalotke gelesen, nie zuvor einen Vortrag von ihm gehört. Er hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Treppe geträumt, die so hoch und so steil war wie der Eiffelturm. Und er war hinaufgestiegen, hatte aber bald gemerkt, dass die Treppenstufen mit Seife eingeschmiert waren. Und unten stand der Intendant und rief: »Los, Murke, los, zeigen Sie, was Sie können. Los!« In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war der Traum ähnlich gewesen. Er war ahnungslos auf einem Rummelplatz zu einer Rutschbahn gegangen, hatte 30 Pfennig an einen Mann bezahlt, der ihm bekannt vorkam. Und als er die Rutschbahn betrat, hatte er plötzlich gesehen, dass sie mindestens 10 Kilometer lang war. Hatte gewusst, dass es keinen Weg zurück gab und ihm war eingefallen, dass der Mann, dem er die 30 Pfennig gegeben hatte, der Intendant war. An den beiden Morgen nach diesen Träumen hatte er das harmlose Angstfrühstück oben im Lehrraum des Paternosters nicht mehr gebraucht. Jetzt war Mittwoch und er hatte in der Nacht nichts von Seife, nichts von Rutschbahnen, nichts von Intendanten geträumt. Er betrat lächelnd das Funkhaus, stieg in den Paternoster, ließ sich bis in den 6. Stock tragen, 4,5 Sekunden Angst, das Knirschen der Ketten, die unverputzte Stelle. Dann ließ er sich bis zum 4. Stock hinuntertragen, stieg aus und ging auf das Studio zu, wo er mit Burmalotke verabredet war. Es war 10:02, als er sich in den grünen Sessel setzte, dem Techniker zuwinkte und sich seine Zigarette anzündete. Er atmete ruhig, nahm einen Zettel aus der Brusttasche und blickte auf die Uhr. Burmalotke war pünktlich. Jedenfalls ging die Sage von seiner Pünktlichkeit. Und als der Sekundenzeiger die 60. Minute der 10. Stunde füllte, der Minutenzeiger auf die 12, der Stundenzeiger auf die 10 rutschte, öffnete sich die Tür und Burmalotke trat ein. Murke erhob sich, liebenswürdig lächelnd, ging auf Burmalotke zu und stellte sich vor. Burmalotke drückte ihm die Hand, lächelte und sagte: »Na, dann los!« Murke nahm den Zettel vom Tisch, steckte die Zigarette in den Mund und sagte vom Zettel ablesend zu Burma Lotke: In den beiden Vorträgen kommt Gott genau 27 Mal vor. Ich müsste Sie also bitten, 27 Mal das zu sprechen, was wir einkleben können. Wir wären Ihnen dankbar, wenn wir Sie bitten dürften, es 35 Mal zu sprechen, da wir eine gewisse Reserve beim Kleben werden gebrauchen können. Genehmigt, sagte Burma Lotke lächelnd und setzte sich. Eine Schwierigkeit allerdings, sagte Murke, ist folgende. Bei dem Wort Gott, so ist es jedenfalls in Ihrem Vortrag, wird, abgesehen vom Genitiv, der kasuale Bezug nicht deutlich. Bei jenem höheren Wesen, das wir verehren, muss er aber deutlich gemacht werden. Wir haben, er lächelte liebenswürdig zu Burma Lotke hin, insgesamt nötig 10 Nominative und 5 Akkusative, 15 Mal also jenes höhere Wesen, das wir verehren, dann 7 Genitive, also jenes höheren Wesens, das wir verehren, 5 Dative, jenem höheren Wesen, das wir verehren. Es bleibt noch ein Vokativ, die Stelle, wo Sie O Gott sagen. Ich erlaube mir Ihnen vorzuschlagen, dass wir es beim Vokativ belassen und Sie sprechen O du höheres Wesen, das wir verehren. Burma Lotke hatte offenbar an diese Komplikationen nicht gedacht. Er begann zu schwitzen. Die Kasualverschiebung machte ihm Kummer. Murke fuhr fort. Insgesamt werden wir für die 27 neu gesprochenen Sätze eine Sendeminute und 20 Sekunden benötigen, während das 27-malige Sprechen von Gott nur 20 Sekunden Sprechzeit erforderte. Wir müssen also zugunsten Ihrer Veränderung aus jedem Vortrag eine halbe Minute streichen. Burma Lotke schwitzte heftiger. Er verfluchte sich innerlich selbst seiner plötzlichen Bedenken wegen und fragte, »Geschnitten haben Sie schon, wie?« »Ja«, sagte Murke, zog eine blecherne Zigarettenschachtel aus der Tasche, öffnete sie und hielt sie Burma Lotke hin. Es waren kurze, bräunliche Tonbandschnippel in der Schachtel und Murke sagte leise, »27 Mal Gott, von Ihnen gesprochen. Wollen Sie sie haben?« »Nein«, sagte Burma Lotke wütend, »danke.« »Ich werde mit dem Intendanten wegen der beiden halben Minuten sprechen. Welche Sendungen folgen auf meine Vorträge?« »Morgen«, sagte Murke, »folgt Ihrem Vortrag die Routinesendung Internes aus KUV, eine Sendung, die Dr. Grehm redigiert.« »Verflucht«, sagte Burma Lotke, »Grehm wird nicht mit sich reden lassen.« »Und übermorgen«, sagte Murke, »folgt Ihrem Vortrag die Sendung Wir schwingen das Tanzbein.« »Huglime«, stöhnte Burma Lotke. »Noch nie hat die Abteilung Unterhaltung an die Kultur auch nur eine Fünftelminute abgetreten.« »Nein«, sagte Murke, »noch nie. Jedenfalls«, und er gab seinem jungen Gesicht den Ausdruck tadelloser Bescheidenheit, »jedenfalls noch nie, solange ich in diesem Hause arbeite.« »Schön«, sagte Burma Lotke und blickte auf die Uhr. »In 10 Minuten wird es wohl vorüber sein. Ich werde dann mit dem Intendanten wegen der Minute sprechen. Fangen wir an. Können Sie mir Ihren Zettel hier lassen?« »Aber gern«, sagte Murke. »Ich habe die Zahlen genau im Kopf.« Der Techniker legte die Zeitung aus der Hand, als Murke in die kleine Glaskanzel kam. Der Techniker lächelte. Murke und der Techniker hatten während der 6 Stunden am Montag und Dienstag, als sie Burma Lotkes Vorträge abgehört und daran herumgeschnitten hatten, nicht ein einziges privates Wort miteinander gesprochen. Sie hatten sich nur hin und wieder angesehen, das eine Mal hatte der Techniker Murke, das andere Mal Murke dem Techniker die Zigarettenschachtel hingehalten, wenn sie eine Pause machten. Und als Murke jetzt den Techniker lächeln sah, dachte er, wenn es überhaupt Freundschaft auf dieser Welt gibt, dann ist dieser Mann mein Freund. Er legte die Blechschachtel mit den Schnippeln aus Burma Lotkes Vortrag auf den Tisch und sagte leise, jetzt geht es los. Er schaltete sich ins Studio und sagte ins Mikrofon, das Probesprechen können wir uns sicher sparen, Herr Professor. Am besten fangen wir gleich an. Ich darf Sie bitten, mit den Nominativen zu beginnen. Burma Lotke nickte. Murke schaltete sich aus, drückte auf den Knopf, der drinnen im Studio das grüne Licht zum Leuchten brachte, dann hörten sie Burma Lotkes feierliche, wohlakzentuierte Stimme sagen, jenes höhere Wesen, das wir verehren, jenes höhere Wesen, das wir verehren, jenes. Burma Lotkes Lippen wölbten sich der Schnauze des Mikrofons zu, als ob er es küssen wollte. Schweiß lief über sein Gesicht und Murke beobachtete durch die Glaswand hindurch kaltblütig, wie Burma Lotke sich quälte. Dann schaltete er plötzlich Burmalotke aus, brachte das ablaufende Band, das Burmalotkes Worte aufnahm, zum Stillstand und weidete sich daran, Burmalotke stumm wie einen dicken, sehr schönen Fisch hinter der Glaswand zu sehen. Er schaltete sich ein, sagte ruhig ins Studio hinein: Es tut mir leid, aber unser Band war defekt und ich muss Sie bitten, noch einmal von vorne mit den Nominativen zu beginnen. Burmalotke fluchte. Aber es waren stumme Flüche, die nur er selbst hörte, denn Murke hat ihn ausgeschaltet. Schaltete ihn erst wieder ein, als er angefangen hatte, jenes höhere Wesen zu sagen. Murke war zu jung, hatte sich zu gebildet gefühlt, um das Wort Hass zu mögen. Hier aber, hinter der Glaswand, während Burmalotke seine Genitive sprach, wusste er plötzlich, was Hass ist. Er hasste diesen großen, dicken und schönen Menschen, dessen Bücher in 2.350.000 Kopien in Bibliotheken, Büchereien, Bücherschränken und Buchhandlungen herumlagen, und er dachte nicht eine Sekunde daran, diesen Hass zu unterdrücken. Murke schaltete sich, nachdem Burmalotke zwei Genitive gesprochen hatte, wieder ein, sagte ruhig: Verzeihung, dass ich Sie unterbreche. Die Nominative waren ausgezeichnet. Auch der erste Genitiv. Aber bitte vom zweiten Genitiv ab noch einmal. Ein wenig weicher. Ein wenig gelassener. Ich spiel's Ihnen mal rein. Und er gab, obwohl Burmalotke heftig den Kopf schüttelte, dem Techniker ein Zeichen, das Band ins Studio zu spielen. Sie sahen, dass Burmalotke zusammenzuckte, noch heftiger schwitzte, sich dann die Ohren zuhielt, bis das Band durchgelaufen war. Er sagte etwas, fluchte, aber Murke und der Techniker hörten ihn nicht, sie hatten ihn ausgeschaltet. Kalt wartete Murke, bis er von Burmalotkes Lippen ablesen konnte, dass er wieder mit dem höheren Wesen begonnen hatte, schaltete Mikrofon und Band ein und Burmalotke fing mit den Dativen an. Jenem höheren Wesen, das wir verehren, jenem höheren Wesen, das wir verehren. Nachdem er die Dative gesprochen hatte, knüllte er Murkes Zettel zusammen, erhob sich, in Schweiß gebadet und zornig, wollte zur Tür gehen. Aber Murkes sanfte, liebenswürdige junge Stimme rief ihn zurück. Murke sagte: Herr Professor, Sie haben den Vokativ vergessen. Burmalotke warf ihm einen hasserfüllten Blick zu und sprach ins Mikrofon: O du höheres Wesen, das wir verehren! Als er hinausgehen wollte, rief ihn abermals Murkes Stimme zurück. Murke sagte: Verzeihen Sie, Herr Professor, aber in dieser Weise gesprochen ist der Satz unbrauchbar. Um Gottes Willen, flüsterte ihm der Techniker zu, übertreiben Sie es nicht. Burmalotke war mit dem Rücken zur Glaskanzel an der Tür stehen geblieben, als sei er durch Murkes Stimme festgeklebt. Er war, was er noch nie gewesen war. Er war ratlos. Und diese so junge, liebenswürdige, so maßlos intelligente Stimme peinigte ihn, wie ihn noch nie etwas gepeinigt hatte. Murke fuhr fort: Ich kann es natürlich so in den Vortrag hineinkleben, aber ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, Herr Professor, dass es nicht gut wirken wird. Burmalotke drehte sich um, ging wieder zum Mikrofon zurück und sagte leise und feierlich: O du höheres Wesen, das wir verehren. Ohne sich nach Murke umzusehen, verließ er das Studio. Es war genau 21:45 und er stieß in der Tür mit einer jungen, hübschen Frau zusammen, die Notenblätter in der Hand hielt. Die junge Frau war rothaarig und blühend. Sie ging energisch zum Mikrofon, drehte es, rückte den Tisch zurecht, sodass sie frei vor dem Mikrofon stehen konnte. In der Glaskanzel unterhielt sich Murke eine halbe Minute mit Huglime, dem Redakteur der Unterhaltungsabteilung. Huglime sagte, indem er auf die Zigarettenschachtel deutete: Brauchen Sie das noch? Und Murke sagte: Ja, das brauche ich noch. Drinnen sang die rothaarige junge Frau: Nimm meine Lippen so, wie sie sind, und sie sind schön. Huglime schaltete sich ein und sagte ruhig ins Mikrofon: Halt doch bitte noch für 20 Sekunden die Fresse, ich bin auch nicht ganz so weit. Die junge Frau lachte, schürzte den Mund und sagte: Du schwules Kamel! Murke sagte zum Techniker: Ich komme also um 11, dann schnippeln wir es auseinander und kleben es rein, ja? Müssen wir es nachher auch noch abhören? Fragte der Techniker. Nein, sagte Murke, nicht um eine Million Mark höre ich es noch einmal an. Der Techniker nickte, legte das Band für die rothaarige Sängerin ein und Murke ging.

Murke trank von dem Apfelsaft, drückte die Zigarette in den Aschenbecher und dachte voller Angst an die Stunden zwischen 11 und 1, in denen er Burmalotkes Sprüche auseinanderschneiden und an die richtigen Stellen in den Vorträgen hineinkleben musste. Um 2 wollte der Intendant die beiden Vorträge in sein Studio gespielt haben. Murke dachte an Schmierseife, an Treppen, steile Treppen und Rutschbahnen. Er dachte an die Vitalität des Intendanten, dachte an Burmalotke und erschrak, als er Schwendling in die Kantine kommen sah. Schwendling hatte ein rot-schwarzes, großkariertes Hemd an und steuerte zielsicher auf die Laube zu, in der Murke sich verbarg. Schwendling summte den Schlager, der jetzt sehr beliebt war. »Nimm meine Lippen so, wie sie sind, und sie sind schön«, stutzte, als er Murke sah und sagte, »Na, du? Ich denke, du schneidest den Käse von Burmalotke zurecht.« »Um 11 geht es weiter«, sagte Murke. »Wulla, ein Bier«, brüllte Schwendling zur Theke hin. »Einen halben Liter!« »Na, du hättest dafür einen Extraurlaub verdient. Das muss ja grässlich sein.« »Der Alte hat mir erzählt, worum es geht.« Murke schwieg und Schwendling sagte, »Weißt du das Neueste von Muckwitz?« Murke schüttelte erst uninteressiert den Kopf, fragte dann aus Höflichkeit, »Was ist denn mit ihm?« Wulla brachte das Bier, Schwendling trank daran, blähte sich ein wenig auf und sagte langsam, »Muckwitz verfeatured die Tiger.« Murke lachte und sagte, »Was macht Fenn?« »Der? Der verfeatured die Tundra.« »Und Weggucht? Weggucht macht ein Feature über mich.« »Und dann mache ich ein Feature über ihn.« »Nach dem Wahlspruch, verfeature du mich, dann verfeature ich dich.« Einer der freien Mitarbeiter war jetzt aufgesprungen und brüllte emphatisch in die Kantine hinein. »Kunst! Kunst! Das allein ist es, worauf es ankommt!« Mucke duckte sich, wie ein Soldat sich duckt, der im feindlichen Schützengraben die Abschüsse der Granatwerfer gehört hat. Er trank noch einen Schluck Apfelsaft und zuckte wieder zusammen, als eine Stimme durch den Lautsprecher sagte, »Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet. Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet.« Er blickte auf die Uhr, es war erst 10:30, aber die Stimme fuhr unerbittlich fort. »Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet. Herr Dr. Murke wird im Studio 13 erwartet.« Der Lautsprecher hing über der Theke des Kantinenraumes. Gleich unterhalb des Spruches, den der Intendant hatte an die Wand malen lassen, »Disziplin ist alles.« »Na«, sagte Schwendling, »es nutzt nichts. Geh.« »Nein«, sagte Murke, »es nutzt nichts.« Er stand auf, legte Geld für den Apfelsaft auf den Tisch, drückte sich am Tisch der freien Mitarbeiter vorbei, stieg draußen in den Paternoster und ließ sich an den 5 Schröer-Schnauzen-Aschenbechern vorbei wieder nach oben tragen. Er sah sein Herz-Jesu-Bildchen noch in der Türfüllung des Hilfsregisseurs geklemmt und dachte, Gott sei Dank, jetzt ist wenigstens ein kitschiges Bild im Funkhaus. Er öffnete die Tür zur Kanzel des Studios, sah den Techniker allein und ruhig vor 4 Pappkartons sitzen und fragte müde, »Was ist denn los?« »Wir waren früher fertig, als sie gedacht hatten, und wir haben eine halbe Stunde gewonnen«, sagte der Techniker. »Ich dachte, es läge Ihnen vielleicht daran, die halbe Stunde auszunutzen.« »Ja, da liegt mir allerdings dran«, sagte Murke. »Ich habe um 1 eine Verabredung, also fangen wir an.« »Was ist mit den Kartons?« »Ich habe«, sagte der Techniker, »für jeden Kasus einen Karton. Der Akkusativ im 1., im 2. der Genitive, im 3. der Dativ und in dem da«, er deutete auf den Karton, der am weitesten rechts stand, einen kleinen Karton, auf dem reine Schokolade stand, und sagte, »und da drin liegen die beiden Vokative, in der rechten Ecke der Gute, in der linken der Schlechte.« »Das ist großartig«, sagte Murke. »Sie haben den Dreck also schon auseinandergeschnitten.« »Ja«, sagte der Techniker. »Und wenn Sie sich die Reihenfolge notiert haben, in der die Fälle eingeklebt werden müssen, dann sind wir spätestens in einer Stunde fertig. Haben Sie sich's notiert?« »Hab ich«, sagte Murke. Er zog einen Zettel aus der Tasche, auf dem die Ziffern 1 bis 27 notiert waren. Hinter jeder Ziffer stand ein Kasus. Murke setzte sich, hielt dem Techniker die Zigarettenschachtel hin. Sie rauchten beide, während der Techniker die zerschnittenen Bänder mit Burmalotkes Vorträgen auf die Rolle legte. In den ersten Schnitt, sagte Murke, müssen wir einen Akkusativ einkleben. Der Techniker griff in den ersten Karton, nahm einen der Bandschnippel und klebte ihn in die Lücke. In den zweiten, sagte Murke, den Dativ. Sie arbeiteten flink. Und Murke war erleichtert, weil es so rasch ging. Jetzt, sagte er, kommt der Vokativ. Natürlich nehmen wir den schlechten. Der Techniker lachte und klebte Burmalotkes schlechten Vokativ in das Band. Weiter, sagte er, weiter. Genitiv, sagte Murke. Der Intendant las gewissenhaft jeden Hörerbrief. Der, den er jetzt gerade las, hatte folgenden Wortlaut. Lieber Rundfunk, gewiss hast du keine treuere Hörerin als mich. Ich bin eine alte Frau, ein Mütterchen von 77 Jahren. Und ich höre dich seit 30 Jahren täglich. Ich bin nie sparsam mit meinem Lob gewesen. Vielleicht entsinnst du dich meines Briefes über die Sendung »Die sieben Seelen der Kuh Kawaida«. Es war eine großartige Sendung. Aber nun muss ich böse mit dir werden. Die Vernachlässigung, die die Hundeseele im Rundfunk erfährt, wird allmählich empörend. Das nennst du dann Humanismus. Hitler hatte bestimmt seine Nachteile. Wenn man alles glauben kann, was man so hört, war er ein garstiger Mensch. Aber eins hatte er. Er hatte ein Herz für Hunde und tat etwas für sie. Wann kommt der Hund endlich im deutschen Rundfunk wieder zu seinem Recht? So wie du es in der Sendung »Wie Katz und Hund« versucht hast, so geht es jedenfalls nicht. Es war eine Beleidigung für jede Hundeseele. Wenn mein kleiner Lohengrin reden könnte, der würde dir sagen. Und gebellt hat er der Liebe, während eine missglückte Sendung ablief. Gebellt hat er, dass einem das Herz aufgehen konnte vor Scham. Ich zahle meine 2 Mark im Monat wie jeder andere Hörer und mache vor meinem Recht Gebrauch und stelle die Frage, wann kommt die Hundeseele endlich im Rundfunk wieder zu ihrem Recht? Freundlich, obwohl ich so böse mit dir bin. Deine Jadwiga Herrchen, ohne Beruf. PS. Sollte keiner von den zynischen Gesellen, die du dir zur Mitarbeit aussuchst, fähig sein, die Hundeseele in entsprechender Weise zu würdigen, so bediene dich meiner bescheidenen Versuche, die ich dir beilege. Aufs Honorar würde ich verzichten. Du kannst es gleich dem Tierschutzverein überweisen. Beiliegend 35 Manuskripte. Deine J.H. Der Intendant seufzte. Er suchte nach den Manuskripten, aber seine Sekretärin hatte sie offenbar schon wegsortiert. Der Intendant stopfte sich eine Pfeife, steckte sie an, leckte sich über die vitalen Lippen, hob den Telefonhörer und ließ sich mit Krochi verbinden. Krochi hatte ein winziges Stübchen mit einem winzigen, aber geschmackvollen Schreibtisch oben in der Abteilung Kulturwort und verwaltete ein Ressort, das so schmal war wie sein Schreibtisch. Das Tier in der Kultur. »Krochi«, sagte der Intendant, als dieser sich bescheiden meldete, »wann haben wir zuletzt etwas über Hunde gebracht?« »Über Hunde«, sagte Krochi. »Herr Intendant, ich glaube noch nie. Jedenfalls, solange ich hier bin, noch nicht.« »Und wie lange sind Sie schon hier, Krochi?« Und Krochi oben in seinem Zimmer zitterte, weil die Stimme des Intendanten so sanft wurde. Er wusste, dass nichts Gutes bevorstand, wenn diese Stimme sanft wurde. 10 Jahre bin ich jetzt hier, Herr Intendant«, sagte Krochi. »Es ist eine Schweinerei, dass Sie noch nie etwas über Hunde gebracht haben. Schließlich fällt es in Ihr Ressort. Wie ist der Titel Ihrer letzten Sendung?« »Meine letzte Sendung hieß, Sie brauchen den Satz nicht zu wiederholen. Wir sind hier nicht beim Militär.« »Eulen im Gemäuer«, sagte Krochi schüchtern. Innerhalb der nächsten 3 Wochen, sagte der Intendant nun wieder sanft, möchte ich eine Sendung über die Hundeseele hören. Jawohl, sagte Kuchi. Er hörte den Klicks, mit dem der Intendant den Hörer aufgelegt hatte, seufzte tief und sagte, oh mein Gott. Der Intendant griff zum nächsten Hörerbrief. In diesem Augenblick trat Bur Malotke ein. Er durfte sich die Freiheit nehmen, jederzeit unangemeldet hereinzukommen, und er nahm sich diese Freiheit häufig. Er schwitzte noch, setzte sich müde auf einen Stuhl dem Intendanten gegenüber und sagte, »Guten Morgen, also, guten Morgen«, sagte der Intendant und schob den Hörerbrief beiseite. »Was kann ich für Sie tun?« »Bitte«, sagte Bur Malotke, »schenken Sie mir eine Minute.« »Bur Malotke«, sagte der Intendant und machte eine großartige, vitale Geste. »Bur Malotke braucht mich nicht um eine Minute zu bitten. Stunden, Tage stehen zu Ihrer Verfügung.« »Nein«, sagte Bur Malotke, »es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Zeitminute, sondern um eine Sendeminute. Mein Vortrag ist durch die Änderung um 1 Minute länger geworden.« Der Intendant wurde ernst, wie ein Satrap der Provinzen verteilt. »Hoffentlich«, sagte er sauer, »ist es nicht eine politische Minute.« »Nein«, sagte Bur Malotke, »eine halbe lokale und eine halbe Unterhaltungsminute.« »Gott sei Dank«, sagte der Intendant, »ich habe bei der Unterhaltung noch 79 Sekunden, bei den Lokalen noch 83 Sekunden gut. Gerne gebe ich einem Bur Malotke 1 Minute.« »Sie beschämen mich«, sagte Bur Malotke. »Was kann ich sonst noch für Sie tun?« »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir gelegentlich daran gehen könnten, alle Bänder zu korrigieren, die ich seit 1945 besprochen habe. Eines Tages«, er fuhr sich über die Stirn und blickte schwermütig auf den echten Brüller, der über des Intendanten Schreibtisch hing, »eines Tages werde ich«, er stockte, denn die Mitteilung, die er dem Intendanten zu machen hatte, war zu schmerzlich für die Nachwelt, »eines Tages werde ich sterben, werde ich.« Und er machte wieder eine Pause und gab dem Intendanten Gelegenheit, bestürzt auszusehen und abwehrend mit der Hand zu winken. »Und es ist mir unerträglich, daran zu denken, dass nach meinem Tode möglicherweise Bänder ablaufen, auf denen ich Dinge sage, von denen ich nicht mehr überzeugt war. Besonders zu politischen Äußerungen habe ich mich im Eifer des 45er Jahres hinreißen lassen, zu Äußerungen, die mich heute mit starken Bedenken erfüllen und die ich nur auf das Konto jener Jugendlichkeit setzen kann, die von jeher mein Werk ausgezeichnet hat. Die Korrekturen meines geschriebenen Werkes laufen bereits an. Ich möchte Sie bitten, mir bald die Gelegenheit zu geben, auch mein gesprochenes Werk zu korrigieren.« Der Intendant schwieg, hüstelte nur leicht, und kleine, sehr helle Schweißtröpfchen zeigten sich auf seiner Stirn. Es fiel ihm ein, dass Bur Malotke seit 1945 jeden Monat mindestens 1 Stunde gesprochen hatte, und er rechnete flink, während Bur Malotke weitersprach, 12 Stunden mal 10 waren 120 Stunden gesprochene Bur Malotkes. »Pedanterie«, sagte Bur Malotke, »Pedanterie wird ja nur von unsauberen Geistern als des Genies unwürdig bezeichnet. Wir wissen ja«, und der Intendant fühlte sich geschmeichelt, durch das »Wir« unter die sauberen Geister eingereiht zu sein, »dass die Wahren die großen Genies Pedanten waren. Himmelsheim ließ einmal eine ganze ausgedruckte Auflage seines Selon auf eigene Kosten neu binden, weil 3 oder 4 Sätze in der Mitte dieses Werkes ihm nicht mehr entsprechend erschienen. Der Gedanke, dass Vorträge von mir gesendet werden könnten, von denen ich nicht mehr überzeugt war, als ich das Zeitliche segnete, der Gedanke ist mir unerträglich. Welche Lösung würden Sie vorschlagen?« Die Schweißtropfen auf der Stirn des Intendanten waren größer geworden. »Es müsste«, sagte er leise, »erst einmal eine genaue Aufstellung aller von Ihnen gesprochenen Sendungen gemacht und dann im Archiv nachgesehen werden, ob diese Bänder noch alle dort sind.« »Ich hoffe«, sagte Bur Malotke, »dass man keins der Bänder gelöscht hat, ohne mich zu verständigen. Man hat mich nicht verständigt, Also hat man kein Band gelöscht. Ich werde alles veranlassen, sagte der Intendant. Ich bitte darum, sagte Bumalot gespitz und stand auf. Guten Morgen. Guten Morgen, sagte der Intendant und geleitete Burmalotke zur Tür. Die freien Mitarbeiter in der Kantine hatten sich entschlossen, ein Mittagessen zu bestellen. Sie hatten noch mehr Schnaps getrunken, sprachen immer noch über Kunst. Ihr Gespräch war ruhiger, aber nicht weniger leidenschaftlich geworden. Sie sprangen alle erschrocken auf, als plötzlich Wanderburn in die Kantine trat. Wanderburn war ein großer, melancholisch aussehender Dichter mit dunklem Haar, einem sympathischen Gesicht, das ein wenig vom Stigma des Ruhmes gekerbt war. Er war an diesem Tage unrasiert und sah deshalb noch sympathischer aus. Er ging auf den Tisch der drei freien Mitarbeiter zu, setzte sich erschöpft hin und sagte, »Kinder, gib mir was zu trinken. In diesem Hause habe ich immer das Gefühl zu verdursten.« Sie gaben ihm zu trinken einen Schnaps, der noch da stand, und den Rest aus einer Sprudelflasche. Wanderburn trank, setzte das Glas ab, blickte die drei Männer der Reihe nach an und sagte, »Ich warne Sie vor dem Funk, vor diesem Scheißkasten.« Vor diesem geleckten, geschniegelten, aalglatten Scheißkasten. Ich warne Sie. Er macht uns alle kaputt. Seine Warnung war aufrichtig und beeindruckte die drei jungen Männer sehr. Aber die drei jungen Männer wussten nicht, dass Wanderburn gerade von der Kasse kam, wo er sich viel Geld als Honorar für eine leichte Bearbeitung des Buches Hiob abgeholt hatte. »Sie schneiden uns«, sagte Wanderburn, »zehren unsere Substanz auf, kleben uns, und wir alle werden es nicht aushalten.« Er trank den Sprudel aus, setzte das Glas auf den Tisch und schritt mit melancholisch wehendem Mantel zur Tür. Punkt 12 war Murke mit dem Kleben fertig. Sie hatten den letzten Schnippel, einen Dativ, gerade eingeklebt, als Murke aufstand. Er hatte schon die Türklinke in der Hand, da sagte der Techniker, »Ein so empfindliches und kostspieliges Gewissen möchte ich auch mal haben. Was machen wir mit der Dose?« Er zeigte auf die Zigarettenschachtel, die oben im Regal zwischen den Kartons mit neuen Bändern stand. »Lassen Sie sie stehen«, sagte Murke. »Wozu?« »Vielleicht brauchen wir sie noch.« »Halten Sie es für möglich, dass er wieder Gewissensqualen bekommt?« »Nicht unmöglich«, sagte Murke. »Warten wir besser ab. Auf Wiedersehen.« Er ging zum vorderen Paternoster, ließ sich zum zweiten Stock hinuntertragen und betrat erstmals an diesem Tage sein Büro. Die Sekretärin war zum Essen gegangen. Murkes Chef, Humkoke, saß am Telefon und las in einem Buch. Er lächelte Murke zu, stand auf und sagte, »Na, Sie leben ja noch. Ist dieses Buch Ihres?« »Haben Sie es auf den Schreibtisch gelegt?« Er hielt Murke den Titel hin und Murke sagte, »Ja, es ist meins.« Das Buch hatte einen grün-grau-orangefarbenen Schutzumschlag, hieß »Badley's Lyrik-Kanal«. Es handelte von einem jungen englischen Dichter, der vor 100 Jahren einen Katalog des Londoner Slangs angelegt hatte. »Es ist ein großartiges Buch«, sagte Murke. »Ja«, sagte Humkoke, »es ist großartig. Aber Sie lernen es nie.« Murke sah ihn fragend an. »Sie lernen es nie, dass man großartige Bücher nicht auf dem Tisch herumliegen lässt, wenn Wanderburn erwartet wird. Und Wanderburn wird immer erwartet. Der hat es natürlich gleich erspäht, ist aufgeschlagen, 5 Minuten drin gelesen. Und was ist die Folge?« Murke schwieg. »Die Folge ist«, sagte Humkoke, »2 einstündige Sendungen von Wanderburn über Badleys Lyrikkanal. Dieser Bursche wird uns eines Tages noch seine eigene Großmutter als Feature servieren. Und das Schlimme ist eben, dass eine seiner Großmütter auch meine war.« »Bitte, Murke, merken Sie sich, nie großartige Bücher auf den Tisch, wenn Wanderburn erwartet wird. Und ich wiederhole, er wird immer erwartet.« »So, nun gehen Sie. Sie haben den Nachmittag frei. Und ich nehme an, dass Sie den freien Nachmittag verdient haben. Ist der Kram fertig? Haben Sie nochmal abgehört?« »Ich habe alles fertig«, sagte Murke. »Aber abhören kann ich die Vorträge nicht mehr. Ich kann es einfach nicht.« »Ich kann es einfach nicht, ist eine sehr kindliche Redewendung«, sagte Humkoke. »Wenn ich das Wort Kunst heute noch einmal hören muss, werde ich hysterisch«, sagte Murke. »Sie sind es schon. sagte Humkoke. Und ich billige Ihnen sogar zu, dass Sie Grund haben, es zu sein. 3 Stunden Bua Balotke das Haut hin, das schmeißt den stärksten Mann um. Und Sie sind nicht einmal ein starker Mann. Er warf das Buch auf den Tisch, kam einen Schritt auf Murke zu und sagte, als ich in Ihrem Alter war, da hatte ich einmal eine 4-stündige Hitlerrede, um 3 Minuten zu schneiden. Und ich musste mir die Rede 3-mal anhören, ehe ich würdig war, vorzuschlagen, welche 3 Minuten herausgeschnitten werden sollten. Als ich anfing, das Band zum 1. Mal zu hören, war ich noch ein Nazi. Aber als ich die Rede zum 3. Mal durch hatte, war ich kein Nazi mehr. Es war eine harte, eine schreckliche, aber sehr wirksame Kur. Sie vergessen, sagte Mucke leise, dass ich von Bua Malotke schon geheilt war, bevor ich seine Bänder hören musste. Sie sind doch eine Bestie, sagte Humkoke lachend. Gehen Sie. Der Intendant hört es sich um 2 noch einmal an. Sie müssen nur erreichbar sein, falls etwas passiert. Von 2 bis 3 bin ich zu Hause, sagte Murke. Noch etwas, sagte Humkoke und zog eine gelbe Keksdose aus dem Regal, das neben Murkes Schreibtisch stand. Was für Wandschnippel haben Sie in dieser Dose? Murke wurde rot. Es sind... Ich sammle eine bestimmte Art von Resten. Welche Art Reste? Schweigen. Ich sammle Schweigen. Humkoke sah ihn fragend an und Murke fuhr fort. Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprechenden manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich. Bua Malotkes Bänder übrigens gaben nicht eine Sekunde Schweigen her. Humkoke lachte. Natürlich, der wird doch nicht schweigen. Was machen die denn mit den Schnippeln? Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel, ich habe erst 3 Minuten, aber es wird ja auch nicht viel geschwiegen. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass es verboten ist, Teile von Bändern mit nach Hause zu nehmen. Auch schweigen? Fragte Murke. Humkoke lachte und sagte, nun gehen Sie. Und Murke ging. Als der Intendant wenige Minuten nach 2 in sein Studio kam, war der Bua Malotke-Vortrag eben angelaufen. Wo immer, wie immer, warum immer und wann immer wir das Gespräch über das Wesen der Kunst beginnen, müssen wir zuerst auf jenes höhere Wesen, das wir verehren, blicken, müssen uns in Ehrfurcht vor jenem höheren Wesen, das wir verehren, beugen und müssen die Kunst dankbar als ein Geschenk jenes höheren Wesens, das wir verehren, entgegennehmen. Die Kunst unserer pluralistischen Gesellschaft... Nein, dachte der Intendant. Ich kann wirklich keinem Menschen zumuten, 120 Stunden Bua Malotke anzuhören. Nein, dachte er. Es gibt Dinge, die man einfach nicht machen kann, die ich nicht einmal Murke gönne. Er ging in sein Arbeitszimmer zurück, schaltete dort den Lautsprecher an und hörte gerade Bua Malotke sagen... O du höheres Wesen, das wir verehren! Nein, dachte der Intendant. Nein. Nein. Murke lag zu Hause auf seiner Couch und rauchte. Neben ihm auf einem Stuhl stand eine Tasse Tee und Murke blickte gegen die weiße Decke des Zimmers. An seinem Schreibtisch saß ein bildschönes blondes Mädchen, das starr zum Fenster hinaus auf die Straße blickte. Zwischen Murke und dem Mädchen auf einem Rauchtisch stand ein Bandgerät, das auf Aufnahme gestellt war. Kein Wort wurde gesprochen. Kein Laut fiel. Man hätte das Mädchen für ein Fotomodell halten können, so schön und so stumm war es. »Ich kann nicht mehr«, sagte das Mädchen plötzlich. »Ich kann nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du verlangst.« Es gibt Männer, die unsittliche Sachen von einem Mädchen verlangen, aber ich meine fast, was du von mir verlangst, das wäre noch unsittlicher als die Sachen, die andere Männer von einem Mädchen verlangen. Murke seufzte. Mein Gott, liebe Rina, das muss ich alles wieder rausschneiden. Sei doch vernünftig. Sei lieb und beschweige mir wenigstens noch 5 Minuten Band. Beschweigen, sagte das Mädchen. Und sie sagte es auf eine Weise, die man vor 30 Jahren unwirsch genannt hätte. Beschweigen ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gern, aber beschweigen? Mock war aufgestanden und hatte den Bandapparat abgestellt. Ach, Rina, wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist. Abends, wenn ich müde bin, wenn ich hier sitzen muss, lasse ich mir dein Schweigen ablaufen. Bitte sei nett und beschweige mir wenigstens noch 3 Minuten und erspare mir das Schneiden. Du weißt doch, was Schneiden für mich bedeutet. Meinetwegen, sagte das Mädchen. Aber gib mir wenigstens eine Zigarette. Morke lächelte, gab ihr eine Zigarette und sagte, so habe ich dein Schweigen im Original und auf Band. Das ist großartig. Er stellte das Band wieder ein und beide saßen schweigend einander gegenüber, bis das Telefon klingelte. Morke stand auf, zuckte hilflos die Achseln und nahm den Hörer auf. Also, sagte Humkucke, die Vorträge sind glatt durchgelaufen. Der Chef hat nichts Negatives gesagt. Sie können ins Kino gehen. Und denken Sie an den Schnee. An welchen Schnee? Fragte Morke und blickte hinaus auf die Straße, die in der grellen Sommersonne lag. Mein Gott, sagte Humkucke, Sie wissen doch, dass wir jetzt anfangen müssen, an das Winterprogramm zu denken. Ich brauche Schneelieder, Schneegeschichten. Wir können doch nicht immer und ewig auf Schuberl und Stifter herumhocken. Kein Mensch scheint zu ahnen, wie sehr es uns gerade an Schneeliedern und Schneegeschichten fehlt. Stellen Sie sich einmal vor, wenn es einen harten und langen Winter mit viel Schnee und Kälte gibt. Wo nehmen wir unsere Schneesendungen her? Lassen Sie sich irgendetwas Schneeiges einfallen. Ja, sagte Morke, ich lasse mir etwas einfallen. Humkucke hatte eingehängt. Komm, sagte er zu dem Mädchen. Wir können ins Kino gehen. Darf ich jetzt widersprechen? Sagte das Mädchen. Ja, sagte Murke. Sprich. Um diese Zeit hatte der Hilfsregisseur der Hörspielabteilung das Kurzhörspiel, das am Abend laufen sollte, noch einmal abgehört. Er fand es gut. Nur der Schluss hatte ihn nicht befriedigt. Er saß in der Glaskanzel des Studios 13 neben dem Techniker, kaute an einem Streichholz und studierte das Manuskript. Akustik einer großen leeren Kirche. Atheist spricht laut und klar. Wer denkt noch an mich? Wenn ich der Würmer Raub geworden bin. Schweigen. Atheist um eine Nuance lauter sprechend. Wer wartet auf mich, wenn ich wieder zu Staub geworden bin? Schweigen. Atheist noch lauter. Und wer denkt noch an mich, wenn ich wieder zu Laub geworden bin? Schweigen. Es waren 12 solcher Fragen, die der Atheist in die Kirche hineinschrie, und hinter jeder Frage stand Schweigen. Der Hilfsregisseur nahm das durchgekaute Streichholz aus dem Mund, steckte ein frisches in den Mund und sah den Techniker fragend an. Ja, sagte der Techniker. Wenn Sie mich fragen, ich finde, es ist ein bisschen viel Schweigen drin. Das fand ich auch, sagte der Hilfsregisseur. Sogar der Autor findet es und hat mich ermächtigt, es zu ändern. Es soll einfach eine Stimme sagen, Gott. Aber es müsste eine Stimme ohne die Akustik der Kirche sein. Sie müsste sozusagen in einem anderen akustischen Raum sprechen. Aber sagen Sie mir, wo kriege ich jetzt die Stimme her? Der Techniker lächelte, griff nach der Zigarettendose, die immer noch oben im Regal stand. Hier, sagte er. Hier ist eine Stimme, die in einem akustikfreien Raum Gott sagt. Der Hilfsregisseur schluckte vor Überraschung das Streichholz hinunter, würgte ein wenig und hatte es wieder vorn im Mund. Es ist ganz harmlos, sagte der Techniker lächelnd. Wir haben das aus einem Vortrag herausschneiden müssen, 27 Mal. So oft brauche ich es gar nicht, nur 12 Mal, sagte der Hilfsregisseur. Es ist natürlich einfach, das Schweigen rauszuschneiden und 12 Mal Gott reinzukleben, wenn Sie es verantworten können. Sie sind wirklich ein Engel. Los, gehen wir ran. Der Techniker lächelte, denn er freute sich auf die Schnippel Schweigen, die er Murke würde schenken können. Es war viel Schweigen. Im Ganzen fast 1 Minute. So viel Schweigen hatte er Murke noch nie schenken können. Und er mochte den jungen Mann. Schön, sagte er lächelnd. Fangen wir an. Der Hilfsregisseur griff in seine Rocktasche, nahm seine Zigarettenschachtel heraus. Er hat aber gleichzeitig ein zerknittertes Zettelchen gepackt, glättete es und hielt es dem Techniker hin. Ist es nicht komisch, was für kitschige Sachen man im Funkhaus finden kann? Das habe ich an meiner Tür gefunden. Der Techniker nahm das Bild, sah es sich an und sagte, ja, komisch. Und er las laut, was darunter stand. Ich betete für dich in St. Jakobi. Sie hörten Dr. Murkes gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll. Der Sprecher war Dieter Hufschmidt.